endlos lang, Kopf verdrehen, Bögen schwanken, stumme Zeilen, tiefe Blicke, ein weiterer Ort für mich, sicherlich mit dir. Stimmig bunt und unvergessen, Bilder kommen, Sätze bleiben, fühl was ewig nicht, sicherlich mit dir. Lauter Leute, Lieblingsmenschen, um dich, für dich, mit dir und dir, alle hier mit dir, alle hier mit dir. Alte Tage, Seligkeiten, bunte Geschichten, nie verzichten, sicherlich mit dir, immer nur mit dir. Neu erfunden, andere Tage, anders aufstehen, neu morgen, sieht die Morgensonne sicherlich mit dir. Ruhig liegen, eine Decke, Atem hören, lang erzählen, durch den Vorhang bis zum sicherlich mit dir. Lebenszeichen von dir reichen, niemals und doch bei den gleichen Tagen ganz weit weg. Ganz weit weg mit dir, eines nur will viel versprechen. Zeit, die kommt, ich will nicht rechnen, Tage nur für dich.